Da war zum Beispiel ein Herr, ich hatte mal einen Herr da in meinem Aufenthalt da kennengelernt, einen sogenannten Herrn Detlef Riedersberger. Und diesen Detlef Riedersberger habe ich gesehen, also der Oberkörper war Detlef Riedersberger, der Kopf war auch Detlef Riedersberger, aber die langen Beine waren der Körper von einem anderen Mann, einem langbeinigen anderen dürren Mann, den ich auch da kennengelernt habe. Ich habe gesagt, Dorothee, nein, du spinnst, geh raus, mach die Augen zu, du hast nichts gesehen. Und ich habe festgestellt, dass man schätzungsweise in dem Mutterhaushaus K-stereotaktische Operationen durchführt. Dass man in dem Mutterhaushaus K stereotaktische Operationen durchführt. Das habe ich mitbekommen, denn ich habe zu dem Pfleger, wie ich mit einem Patienten gesprochen habe, und ich habe gedacht, wie redet der denn? Und irgendwie so habe ich gedacht, ja Gott, oh Gott, oh Gott. Da sagte ich zu dem Pfleger, ja, wenn die Verletzung nicht so groß ist, kann es ja wieder hinkommen, sagte ich. Und da merke ich, dass der Pfleger registriert, dass ich erkannt habe, dass sie was gemacht haben. Die nehmen Eingriffe ins Gehirn, meiner Ansicht nach. Stereotaktische Operationen sind das. Und da kann das Gehirn zerstört werden dadurch. Es können aber auch Dinge gemacht werden am Gehirn, die wirklich von Vorteil sind. Aber die Gefahren sind so groß, dass es viele, viele, viele Verletzte gibt und halt Fehlleitungen und alles. Ja, das habe ich festgestellt. Und als ich sagte zu dem Pfleger, es kann ja wieder hinkommen, wenn die Verletzung nicht so groß ist. Und da hat man mich wegkomplettiert von dieser Abteilung 16 in die 15. Oh ja, und da ging das dann alles ziemlich ruckzuck von wegen geschlossener Abteilung und Gott weiß was. Die haben erkannt, dass ich gesehen habe, was möglich ist und was die da machen. Herr Pohlmann aus Bielefeld wieder. Ja. Herr Pohlmann, ja. Sie wollten eben erzählen, wie Ihnen das passiert ist, dass Sie auch auf der Straße beim Spazierengehen da verschleppt wurden. Ja, es ist dadurch passiert, durch meinen Lebensgefährten Manfred Huberts. Er sagte mir in der Wohnung, ich werde das Ordnungsamt anrufen und die Polizei, dann wirst du wieder in die Psychiatrie eingewiesen. Es gab keinen Grund dafür. Ich hatte keine Psychose, keine psychische Störungen, gar nichts. Es war einfach nur, ich hatte den Eindruck, er wollte mich nur loswerden. Ja, das war mein Eindruck. Und was passierte denn dann beim Spazierengehen? Ich dachte, ich gehe durch die Luft und dann sehe ich dann wie ein Polizeiauto oder ein Krankenauto? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es war ein Krankenauto. Und auch Polizei drin. Und da sagte eine Dame, die ausstieg, gehen Sie spazieren? Da sagte ich, nein, ich bin zu Hause weg, weil mein Lebensgefährte, mein Mann, mich will in die Psychiatrie einweisen. Und so, ah nein, nein, nein, stimmt, das habe ich gesagt, aber ich habe es erst gesagt, glaube ich, als ich sie sah, bin ich weggelaufen, da sind sie mir nach und als sie mich festhielten, mich einnahmen und festhielten, sagte ich das, der will mich in die Psychiatrie einweisen und so, ich war nicht mal so aufgeregt, ich habe gedacht, ich habe noch registriert, ja, das sind die holen dich gern mit, wenn die jetzt aufgeregt ist. Ich war gelassen, habe ruhig erzählt. Ja gut, und wie das dann so ist, die drehen das dann so, wie sie es brauchen. Wir halten es für richtiger, wenn sie mitkommen. Und kommen sie freiwillig mit oder sollen wir Gewalt anlegen? Oder sollen wir sie irgendwie, dann müssen wir Gewalt anlegen. Da sagt sie, ich komme nicht freiwillig mit, das sehe ich nicht ein, ich muss nicht weg. Ich gehe gleich wieder nach Hause. Und dann hat man mir Handschellen auf den, meine Hände auf den Rücken und Handschellen angelegt und ins Auto. Gewaltsam? Ja, man kann sagen, gewaltsam, kann man sagen. Und ja, dann bin ich mit dem Krankenwagen oder was es immer war, ich weiß es nicht, war es ins Polizeikommissariat, nein, ich glaube, es war der Krankenwagen, aber ja, ins Mutterhaus gefahren worden. Und die haben mich dann wieder so lange gehalten und ehrlich gesagt, das, was ich durch die Psychiatrie und die Festhaltung und Einsperrungen und alles mitgemacht habe, das hat mich wirklich krank gemacht. Wirklich, kann man sagen, psychisch kann man jetzt sagen, seelisch krank gemacht. Einfach, weil ich denke, es ist ein Polizeistaat. Und ich denke auch, dass bei den Gutachten, die geschrieben wurden, und bei der Tatsache, dass mein Rechtsanwalt soll das Mandat niedergelegt haben, wenn Sie mich fragen, ist er gekauft worden? Es kann nur Korruption im Spiel sein. Und die Richter, die irgendwelche Beschlüsse machen und schreiben, und so, wenn in meinen Akten zum Beispiel, als ich im Lorettahof war und ein Richter, ein gewisser Herr Richter Kieselbach einmal plötzlich in meinen Akten ein Schmierschreiben auftaucht mit so Kritzelschrift eines gewissen Herrn Richter Kieselbach, dass er mir zubilligt, dass ich nur ein Jahr brauche, eingesperrt zu sein bis 2012 im Januar. Und ich habe mich auch bei diesem Richter Kieselbach bedankt, noch so gesehen, dass er mir entgegengekommen ist. Ich würde mich bedanken, würde ihn aber trotzdem darum bitten, dass man mich ganz aus dem Heim rauslässt und mich zu Hause leben lässt, habe ich noch geschrieben. Ja, und im nachfolgenden Gutachten und alles Beschlüssen steht immer wieder, ja, was auch in der Beschwerdeschrift bescheinigt wurde, dass ein Einsperren bzw. Aufenthalt in einem Heim notwendig wäre bis Januar 2012 und das wäre im Beschwerdevorgang auch festgehalten, weil ich ja darauf reagiert habe. Aber es war nur ein Schmierschreiben von diesem Richter Kieselbach und als ich dann am anderen Morgen schaute wieder in, als ich geschlafen habe und schaue am anderen Morgen in den Akten nach, da war plötzlich ein förmlicher Beschluss da. Also Herr Pollmann, es laufen Dinge in unserem Staat, irgendwie finde ich, das ist nicht in Ordnung. Da muss Korruption im Spiel sein. Ich kann es nicht begreifen, was man mir antut. Ich kann es nicht begreifen. Da war doch etwas mit einer Unterschrift, sagten Sie, die nicht von Ihnen herrührt? Es kann nur sein. Wie war das? Eine Akteneinsicht war da gewesen? Das heißt, dieser Rechtsanwalt Schmidt hat ein Schreiben mir zukommen lassen, dass ich eine Unterschrift geben soll, dass er Akteneinsicht bekommt. Und ich habe gedacht, nein, ich gebe nicht die Unterschrift, dass er Akteneinsicht bekommt. Ich möchte mit ihm persönlich sprechen hier in Trier, dass er sich für mich einsetzt. Und komischerweise muss er ein Schreiben, eine Antwort gekriegt haben mit meiner Unterschrift, sonst hätte er ja keine Akteneinsicht gekriegt. Und ich habe nichts unterschrieben und weggeschickt. Und da muss jemand meine Unterschrift gefälscht haben und irgendwas dem Rechtsanwalt Schmidt zukommen gelassen haben, weil, ja, und irgendwie gutachtenmäßig die sogenannte Richterin Patschak, die angeblich einen Beschluss geschrieben hat und von wegen Gutachten und so am 20.01. oder wann im Januar, kann sein 20.01.2011, die hat gemeint, ich hätte keine Krankheitseinsicht. Ja, und ja, dass ich in eine geschlossene Abteilung kommen soll. Ja, und so ging das. Und man hat mich dann einfach am, das war, Moment mal, 20. war, glaube ich, Donnerstag, auf jeden Fall war es so, dass man mich am 23. oder 24. Januar dieses Jahres im Mutterhaus einfach, wie gesagt, ich hatte gefrühstückt und so, aus meinem Zimmer raus, ich hielt mich im Raum, im Gang, praktisch im Gang vom Mutterhaus von der Abteilung 15 auf, und da ist dann das Ordnungsamt, dann habe ich einmal gesehen, ach ja, meine Sachen in Plastiktüten, meine Sachen zum Anziehen, einfach meine Schuhe und so, ich hatte nur Pantoffel an, da reichte man mir meine Jacke vor, konnte, sie werden jetzt mit dem Ordnungsamt und öffentlicher Gewalt gehen, sie werden in die geschlossene Abteilung gebracht. Ich möchte meinen Anwalt sprechen, einen persönlichen Kontakt zu meinem Anwalt. Ein Sträfling hat das Recht, aber ich habe nichts getan. Ich habe noch keine Menschen was getan. Ich werde keine Menschen was tun und ich tue niemandem was. Ich habe nichts Unrechtes getan. Und man hat mich abgeführt wie einen Verbrecher. In einer Abteilung im Dorettahof, das war einfach unmenschlich. Und wenn ich das so sehe, ist es nicht nur für mich unmenschlich gewesen, in dem Lorettahof Parterre, da ist Unmenschliches passiert. In dem Gestank, in dieser Kloake leben die alten Menschen. Und ich musste zwischen diesen alten Menschen, Spastikern, Geistesgestörten, Zwangsneurotikern, und Männern, die mir die Türe einrannten, gestörten Männern, die auf mein WC kamen, gestörte Männer, die nachts kamen. Und ich konnte meine Tür nicht zusperren. Und so, ja, ich hatte Angst einzuschlafen. Und man hat mir mein Insulin nicht gegeben, nachts. Da hatten Sie dann das Geschirr vom Tisch geräumt? Ja, das Geschirr vom Tisch geräumt. Ich stand da und habe die Schwester gebeten, hören Sie mal, ich brauche wenigstens mal eine Langzeitspritze. Ich bin auf das Insulin angewiesen, nachts die Langzeitspritze und so. Und auch das Abendessen, das muss mit Insulin abgedeckt werden, was ich esse. Nein, Sie kriegen das nicht. Gut, oh, habe ich gedacht, ich bin so verzweifelt. Oh, was machst du dann? Du musst doch dann Insulin haben. Da kann doch so viel passieren, wenn der Zucker lange Zeit hoch ist, kann der Spätschäden entstehen. Es kann alles, ich war fertig. Man hat mir nachgesagt, ich hätte Wahnvorstellungen. Ich hatte keine Wahnvorstellungen, ich bin ein gesunder Mensch. Ich bin jetzt schon seit Jahren immer eingesperrt worden durch falsche Aussagen. Und die Psychiatrie hat mich immer wieder eingesperrt. Und vom 25. August bis heute bin ich eingeschlossen in geschlossenen Abteilungen. Ich bin zwar jetzt, kann man sagen, vielleicht drei Wochen in der offenen Abteilung hier in Wohnstift Myosotis. Aber es ist einfach zum Verzweifeln. Man sperrt mich ein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woher die Macht holen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht, Herr Pohlmann. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's in ganz Deutschland. Das gibt's in ganz Deutschland. In allen anderen Ländern auch. Ja, ja, Herr Pohlmann. In manchen Ländern ist es noch viel schlimmer. Ja. China zum Beispiel. China, ja, das glaube ich. Es ist einfach so schlimm, das kann man so einfach gar nicht beschreiben. Ja, ja. Ja Gott, aber diese Beschlüsse und das Ganze, ich weiß nicht, warum. Ja, weil zu wenig in der Öffentlichkeit ist. Ja, man muss ja die Menschen besser aufklären. Ja. Und erst seit es das Internet gibt, geht das einigermaßen. Ja, und Sie können das. Sie werden das tun. Das ja. machen viele Menschen. Ja, machen, ja. Ich bin auch einer von denen, die die Öffentlichkeit aufklären. Ja, wenn Sie das tun, in meinem Fall bin ich dazu bereit. Also ich bin dazu bereit, wenn Sie darauf Wert legen und eine Möglichkeit sehen zu helfen, bin ich dazu bereit, meine Geschichte offen darzulegen. Es ist mir egal, in welcher Richtung welche Bekannte oder halt Freunde oder gewisse Leute in meinem Umfeld, wo ich zu Hause bin, drüber denken. Nein, es ist wichtig, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Das ist wichtig. Wenn ich dadurch geholfen kriegen kann, Herr Pohlmann. Ja, es geht aber nicht nur um den Einzelfall. Es gibt ja auch noch sehr viele andere. Ja, und da bin ich der Meinung, wenn ich da mithelfen kann, dann würde ich das tun. Wie alt sind Sie denn mittlerweile? Ich bin 59 Jahre. Ich werde am 1. Juli 60. Und wie viele Monate sind Sie nun dort geblieben? Ja, ich bin jetzt seit dem 25. August zu Hause weg und war in der geschlossenen Abteilung im Mutterhaushaus K. Ich kam, Moment mal. Alles auf Androhung des Ehemanns? Nein, nein, nein, das kann man nicht sagen auf Androhung. Nein, das war nicht Androhung von Ehemann. Da waren wir getrennt. Nein, auf Androhung der Betreuerin, Marion Hilgers, der Betreuerin. Da war ich mit meinem Ehemann auseinander. Aha. Der hat nichts angedroht da mehr. Da hat er ganz Abstand davon genommen und hat gesagt, nein, das wirst du von mir nicht mehr erleben. Ich habe das eingesehen, das ist nicht richtig. Und wie gesagt, er hat gesagt, nein, das werde ich nie wieder tun. Das, wie gesagt, ja. Und dass ich seit 25. August weg bin zu Hause, das habe ich... Also wegen Ihrer Insulinabhängigkeit bekamen Sie eine Betreuung und die Betreuung hat das ausgenutzt? Einfach hat der Herr Professor Dr. Dres, was Dres heißt, weiß nicht, Dresur oder was das immer heißt, Klassen, einfach geschrieben, ich hätte keinen freien Willen mehr und wäre nicht imstande, für mich zu sorgen. Und ich habe ihn gebeten, Herr Dr. Klassen, das ist Unrecht, was Sie tun. Ich bin ein freier Mensch und habe einen freien Willen und setze mich gerne durch. Ich appelliere an Ihr Gewissen. Tun Sie das nicht. Ich brauche keinen Vormund. Ich brauche das nicht. Ich möchte leben. Wie kamen Sie an diesen Dr. Klassen? Weil ich im Mutterhaus, der ist Chefarzt im Mutterhaus Haus K. Und der hat einfach das Gutachten geschrieben. Und wenn in dieser Psychiatrie der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich vielleicht mich nicht durchsetze, das ist einfach, weil ich gedacht habe, du bist hier in der Klapse, geh nachsichtig mit den Mitpatienten um. Da habe ich denen also einfach gesagt, ja gut, wenn du das möchtest, dann ist das in Ordnung, dann tu das. Man hat ihnen vorgeworfen, sie hätten sich ihrer Umwelt nicht genug erwehrt. Nein, man hat mir vorgeworfen, ich hätte einfach keinen freien Willen mehr. Wegen meiner Krankheit hätte ich keinen freien Willen mehr. Ich fragte Dr. Klassen, was meinen Sie denn für eine Krankheit? Darauf konnte er mir, er hat mir keine Antwort gegeben. Ich sagte, ja, es sollte ja beides das Gleiche sein. Ja, ich sagte, ich appelliere an Ihr Gewissen. Da sagte er, das ist etwas anderes. Ich habe gesagt, ich brauche keinen Vormund. Ich kann für mich sprechen. Ich brauche keine Betreuerin, die für mich spricht. Ja, Gott. Und er sagte, wie ich sagte, ich appelliere an Ihr Gewissen, das ist etwas anderes, ja. Und ich bekomme dann, wie gesagt, die Betreuerin an den Hals und einen sogenannten Pflegedienst, der praktisch morgens vier, fünfmal am Tag kommt, einen Zucker testen und meine Medikamentengabe kontrollieren will. Und ehrlich gesagt, meine Medikamentengabe kontrollieren, das heißt Medikamente essen, die ich möglicherweise nicht brauche und die mir nur geschadet haben. Es geht Ihnen doch seitdem bloß noch schlechter. Ja, es geht mir wirklich schlechter. Und es ist so, hier im Heim, ich habe schon der Frau Kreter gegenüber erläutert, der Herr Plaumeiser, der Heimleiter, hat sich in seiner Meinung geändert. Wie gesagt, er hat die Einstellung gefunden, was ich eben vorgelesen habe. Und auf den Kontakt hin mit Ihnen und der Frau Kreter. Daraufhin ist das erst geschehen. Vorher hat er mir einfach angedroht, ich werde Sie zwangseinweisen lassen oder wieder auf die geschlossene Abteilung tun, wenn Sie die Spritze nicht nehmen. Und diese Spritze, die ist so gesundheitsschädlich. Es geht mir gesundheitlich, körperlich gesundheitlich viel, viel besser, seitdem ich die Spritze nicht hole. Und man hat mir das versucht, in Tablettenform zu geben und ich nehme die Tabletten auch nicht. Wissen Sie, was denn da drauf steht? Das heißt, auf der Spritze stand Fluansol. Und das habe ich mal bekommen, eine Zeit lang, 14-tägig, auch von meinem Psychiater, ambulant, aber eine ganz geringe Dosierung. Also 1 Milliliter praktisch. Mit welchem Ziel? Ja, ich hatte mal eine Psychose und ich habe mal erläutert, dass dass mein Arzt gesagt hätte, ich brauchte ein Depot. Das ist nicht wahr, das hat mein Arzt nicht gesagt. Das hat irgendjemand aus meiner Verwandtschaft gesagt. Du brauchst ein Depot, sonst hast du diese Sachen. Und ich fragte mich, was meint der denn diese Sachen? Ich war nicht mehr psychotisch seit 2005. Was war denn 2005 gewesen? Da war ich in dem Herz-Jesu-Krankenhaus, da war das noch der Altbau, auch in der Psychiatrie. Da war ich 3-4 Monate, glaube ich, da. Und ja, es war eine Psychose, ich weiß es. Aber es war nicht so schlimm. Ja, was war es denn gewesen? Wodurch? Wodurch war das? Ja, wo soll denn das Krankheitsbild sein bei dieser sogenannten Psychose? Da muss man doch auch eine Erklärung haben. Man hat mir nichts erklärt. Aber Sie hatten doch selbst gesagt, Sie hätten eine Psychose gehabt. Ich habe gesagt, ich hatte eine Psychose. Ja, habe ich gesagt. Aber das Einzige war, wie soll ich das schildern? Ich bezeichne es als Psychose. Aber wenn ich Psychose habe, nein, man kann das nicht als krank bezeichnen. Ja, was war denn das Verhalten gewesen? Das Verhalten war gewesen, einfach, dass ich mal ein Vater unser mehr gebetet habe. Sonst war es nichts. Und dass ich halt. Jeder Mensch, der ein Vater unser zweimal betet, hat eine Psychose und muss in also ein Haus hinein? In eine Irrenanstalt? Nein, das weiß ich nicht. Ich erkläre es nur so. Ich war sehr intensiv gläubig. Ich hatte einen guten Bezug zur Kirche. Und das ist dann die Krankheit? Und ich habe wirklich gerne gebetet und Zuversicht zu Gott gehabt. Und ja, das war das wirklich die Krankheit. Hat man schätzungsweise so bezeichnet? Und dann hat man Ihnen gesagt, weil Sie da ein Vaterunser mehr als einmal gebetet hätten, deswegen hätten Sie eine Psychose. Und das haben Sie geglaubt? Nein, wenn ich das so sehe, ich diagnostiziere mich jetzt selbst. Ich stelle Vermutungen an, was krank gewesen sein könnte bei mir. Verstehen Sie? Die Ärzte haben nicht gesagt, Sie haben das und das, das sind die Symptome einer Psychose. Nein, es hat noch kein Arzt zu mir gesagt, das ist so, was Sie haben. Das ist das. Und das hat man mir da nicht gesagt. Man hat mich 3-4 Monate gehalten. Da war sogar Therapie, als ich sagte, ich gehe gerne in die Therapie, ich fühle mich fit. Gut, ich tue das, mir geht's gut, also in der gleichen Abteilung und so. Nein, da gehen Sie jetzt nicht hin, Sie sind noch nicht gut genug drauf. Wie gesagt, so nach dem Motto, ach Frau Konter, werden Sie wach, Sie müssen noch Ihre Schlaftablette holen. So auf diese Tour. Wie gesagt, ach, nehmen Sie diese Tablette, wir probieren diese Tablette mal aus. Ja, und so ging das dann. Ja, aber worin sollte denn nun doch die Psychose bestehen? Das muss man doch irgendwie begründen können. Man hat mir nichts begründet, man hat mir nichts... Also haben Sie nur gedacht, Sie hätten eine Psychose gehabt? Ja. 2005? Ja. Weil andere es behauptet haben? Ja, so könnte man es formulieren. So könnte man es formulieren. Mhm. Wie gesagt. Was gab es denn bei der Therapie? Was sollte denn therapiert werden? Ja, das frage ich mich auch, dass therapiert werden sollte. Ja, was hatten Sie denn getan in der Therapie? In der Therapie, ja gut, das sollte therapiert werden, wenn man sagt, was sollte therapiert werden, dann ist eine bestimmte Krankheit, die behoben werden soll. Aber es war Beschäftigungstherapie in dem Sinne. Arbeit. Praktisch Arbeit, ja. Billigarbeit. Nein, keine Arbeit in dem Sinne, sondern Beschäftigungstherapie, eben basteln oder irgend solche Dinge oder mal einen Kuchen backen, was ich doch immer schon konnte und kann. Das Gleiche, was Sie auch zu Hause gekonnt hätten. Was ich auch zu Hause getan habe. Normal und gut und schön und fertig. Und ja, es war immer jemand, der gesagt hat, wie auch, das ist ja das Aktuelle jetzt, eben, dass die Betreuerin Marion Hilgers einfach vor der Apotheke stand und sagte, Frau Konter, als ich aus der Apotheke raustrat, mein Insulin geholt hatte und nach Hause gehen wollte, ich hatte Essen, es war alles da, Getränke, ich habe gedacht, jetzt gehst du nach Hause und dann spritzt du dein Insulin, test nochmal und dann isst du. Und dann, wie gesagt, hätte ich den Tagesablauf gehabt. Und da steht meine Betreuerin mit dem Ordnungsamt oder Polizei, das es immer war, vor der Apotheke und sagt, Frau Konter, so geht das nicht mehr weiter, Sie müssen wieder in das Mutterhaus. Ich sagte nur ganz laut, nein, ganz laut habe ich gesagt, nein. Und die Männer, ja, wir bitten Sie einzusteigen, wie gesagt, so schön an den Schultern und gewaltsam gedeutet, dass ich ins Auto bin und ich habe mich natürlich nicht gewehrt. Ich hatte ein leichtes Sommerkleid an und Schuhe, einen festen Schuh und gerade mein Insulin, das Insulin hat man mir in der Klinik abgeholt und hat mir anderes Insulin verpasst, wobei ich nur ganz hohe Werte hatte mit dem anderen Insulin. Das heißt, ich unterstelle, ich habe dem Mutterhaus zum Beispiel so gesehen ein Zeugnis ausgestellt, da steht ja Ihre Meinung, dass Sie Therapien machen, dass man gut aufgehoben ist. Gut, das kann ich sagen, das ja, das war. Aber es sind auch andere Dinge, die da abgelaufen sind. Und ich glaube, das sind die Dinge, wo Sie wissen, dass ich Sie weiß. Wo ich dahinter geschaut habe. Ich habe nichts zugesehen, wo ich gesagt hätte, das musst du jetzt verhindern. Nein, ich habe Tatsachen gesehen. Gesehen, dass da zum Beispiel jemand war, habe ich gedacht, verdammt, das ist doch so, das gibt es doch nicht, das ist doch nicht möglich. Habe ich gesagt, nee. Ich habe mal eingeredet, Dritte, du spinnst, habe ich mir eingeredet. Das ist keine Realität. Was haben Sie denn da gesehen? Herr Pohlmann, ich traue mich nicht, das zu sagen, weil ich weiß, dass ich zu viel weiß. Dass man im Mutterhaus weiß, dass ich drum weiß. Und deshalb sperrt man mich ein. Man will verhüten, dass es jemanden gibt, der über gewisse Dinge Bescheid weiß. Ja, dann ist aber wichtig, wenn Sie das jetzt sagen, denn das schützt Sie ja schließlich, weil jemand anderes das Gleiche weiß. Ja. Da war zum Beispiel ein Herr, ich hatte mal einen Herr da in meinem Aufenthalt da kennengelernt, einen sogenannten Herrn Detlef Riedersberger. Und diesen Detlef Riedersberger habe ich gesehen, also der Oberkörper war Detlef Riedersberger, der Kopf war auch Detlef Riedersberger, aber die langen Beine waren der Körper von einem anderen Mann, einem langen, langbeinigen anderen dürren Mann, den ich auch da kennengelernt habe. Ich habe gesagt, Dorothee, nein, du spinnst, geh raus, mach die Augen zu, du hast nichts gesehen. Und ich habe festgestellt, dass man schätzungsweise in dem Mutterhaus K-stereotaktische Operationen durchführt. Dass man in dem Mutterhaus K stereotaktische Operationen durchführt. Das habe ich mitbekommen, denn ich habe zu dem Pfleger, wie ich mit einem Patienten gesprochen habe, und ich habe gedacht, wie redet der denn? Und irgendwie so habe ich gedacht, ja Gott, oh Gott, oh Gott, da sagte ich zu dem Pfleger, ja, wenn die Verletzung nicht so groß ist, kann es ja wieder hinkommen, sagte ich. Und da merke ich, dass der Pfleger registriert, dass ich erkannt habe, dass sie was gemacht haben. Die nehmen Eingriffe ins Gehirn, meiner Ansicht nach. Stereotaktische Operationen sind das. Und da kann das Gehirn zerstört werden dadurch. Es können aber auch Dinge gemacht werden am Gehirn, die wirklich von Vorteil sind. Aber die Gefahren sind so groß, dass es viele, viele, viele Verletzte gibt und halt Fehlleitungen und alles. Ja, das habe ich festgestellt. Und als ich sagte zu dem Pfleger, es kommt, kann ja wieder hinkommen, wenn die Verletzung nicht so groß ist. Und da hat man mich wegkomplettiert von dieser Abteilung 16 in die 15. Oh ja, und da ging das dann alles ziemlich ruckzuck von wegen geschlossener Abteilung und Gott weiß was. Die haben erkannt, dass ich gesehen habe, was möglich ist und was die da machen. Hatten Sie mit diesem Mann denn gesprochen, der diese dünnen Beine hatte? Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich habe es gesehen. Es gibt Möglichkeiten, Herr Pohlmann. Es gibt physikalische Möglichkeiten. Nicht nur, nein, oh Herr Pohlmann, ja, es gibt physikalische Möglichkeiten. Physikalisch gibt es Möglichkeiten und man hat gemerkt, dass ich dahinter geblickt habe. Also Sie meinten Menschenexperimente? Menschenexperimente, ja. Ganz genau, Menschenexperimente. Es ist so. Ich habe dahinter geblickt. Und man weiß drum, dass ich davon weiß. Man weiß drum. Sonst hätte man mich nicht an diesem Tag mit dem Ordnungsamt wegschaffen lassen, mit barfüßig und Pantoffel an. Ich musste noch zur Toilette. Ich sagte, darf ich denn wenigstens bitte zur Toilette? Nein, das dürfen Sie nicht. Wie gesagt, ab in den Retterhof, in diesem stinkigen Kloake. Und war denn das der einzige Fall mit dem Mann und den dünnen Beinen? Ja, das ist der einzige Mann gewesen, den ich gesehen habe. Ja, ja. Also diesen Herrn, also diese dünnen Beine, habe ich gedacht, das sind die Beine von dem Herrn. Aber es hätte doch auch ein Rollstuhlfahrer sein können, der ab der Hüfte gelähmt ist. Nein, nein, nein, nein, der war ja nicht gelähmt, er ist ja gegangen. Er hat sich normal bewegt. Und er war nicht ansprechbar? Ich habe ihn nicht angesprochen, ich habe nur geschaut und habe gedacht, nein, nein, nein, nein, das ist nicht möglich, habe ich gedacht. Nein, nein, nein, das gibt's nicht, du spinnst, habe ich mir gedacht, das ist nicht möglich. Aber Herr Pohlmann, es ist möglich. Es sind Menschenexperimente im Gang. Es sind echt Menschenexperimente im Gang, die sind... Ja, und dann gibt es noch etwas. Mit den Frauenbusen im Mutterhaus Haus K. Da habe ich festgestellt, die Frauen hatten keinen BH an. Und abends hatten sie noch einen Busen, am anderen Morgen waren sie flach. Ich habe gedacht, was soll das? Und in dem, zum Beispiel in dem Lehrkrankenhaus hier in Idar-Oberstein, wo ich war, da waren auch Frauen, die eine Brust abhatten und so. Und das Komische war, als ich das zweite Mal dahin kam in Idar-Oberstein, in die Psychiatrie, wo man mich vom Loretta-Hof wieder gesagt hat, ich hätte Wahnvorstellungen. Ich war ganz normal, ich war verzweifelt, nur ich habe mich normal verhalten, aber wenn Ihnen da verhaltensgestörte Männer die Tür einrennen und auf das WC gehen und an ihrem Bett stehen und Gott weiß wie was und sie haben Angst einzuschlafen, dann werden sie laut automatisch. Ja, und das habe ich Ihnen ja auch erzählt mit dem Pfleger, der mich gewürgt hat und gestoßen hat, dass ich auf mein kaputtes Kreuz gefallen bin. Ja, und wie gesagt, in diesem Lehrkrankenhaus Idar-Oberstein, da war ich die eine Ärztin, da hat man mich zum Beispiel auch fixiert am Bett, am Bauch geschnürt, die Beine auseinander an den Beinen, Fesseln geschnürt und die Arme festgeschnürt. Und da hat die Ärztin gemeint, ich nehme Ihnen Blut ab, wo ist die Vene gut? Da war ich links, da wollte sie links Blut nehmen, da ist auch Blut gekommen. Ach nein, hier kommt keins. Auf jeden Fall hat sie noch eine Spritze in der Hand gehabt, da musste wohl was gespritzt haben, denn das Blut auf der linken Seite, das bisschen Blut, das kam, war hell. Und da geht sie auf die rechte Seite, da sage ich, nein, nein, nein, wieso gehen Sie auf die rechte Seite? Und da kam ganz schwarzes Blut raus. Da sagte ich, was haben Sie mir für ein Medikament gespritzt, dass das Blut auf einmal schwarz ist hier auf der Seite. Wenn Sie jetzt nicht ruhig sind, dann kriegen Sie eine Infusion. Und da bin ich laut geworden und hab gebrüllt. Nein, geben Sie mir keine Infusion. Sie können das mit Ihrem Gewissen nicht vereinbaren, wenn Sie mir eine Infusion geben. Das sind Medikamente. Sie wollen mir ja nur an den Busen, habe ich gesagt. Diese Ärztin hat nämlich geschaut. Als sie mich ansah, sah sie auf meinen Oberkörper und hat auf meinen Busen geschaut. Sie hat so auf den Busen geschaut, dass ich gedacht habe, verdammt nochmal, die haben was mit dem Busen vor. Und wie ich ans Mutterhaus dachte und wie gesagt, dran denke, dass da die Frauen am anderen Morgen flach waren, da habe ich gedacht, das gibt es nicht. Hier in Ida Oberstein machen sie die gleichen Experimente. Die sagen den Frauen, sie hätten Krebs, und amputieren den Busen meiner Ansicht nach. Und es ist kein Krebs da. Die sagen das einfach. Denn es ist so, es werden Experimente gemacht, die nicht in Ordnung sind, Herr Pohlmann. Es ist ganz schlimm. Es ist einfach ganz schlimm. Ich habe kein Vertrauen zu den Lehrkrankenhäusern, auch Ida Oberstein nicht. Ich möchte in kein Krankenhaus. Es ist natürlich klar, dass man, wie gesagt, wenn man wirklich krank wird und dann Hilfe braucht, dann muss man eben. Aber ich bin der Ansicht, es laufen Dinge in den Lehrkrankenhäusern, vor allen Dingen in dem Mutterhaushaus, Sachen, die nicht in Ordnung sind, die kriminell sind, meiner Ansicht nach. Und ich bin nie, und ich bin mit psychotisch oder Gott weiß was, nein, man macht auch Experimente mit mir. Mit einfach mit dem, dass man mich immer wieder gefangen hält und einfach einweist und alles und wie gesagt, und in der Abteilung da im Lorettahof, das war das reinste Gruselkabinett. Das war wirklich das reinste Gruselkabinett. Es hat gestunken wie in einer Kloake. Wenn ich dann auf dem Gang war, da war ein Patient, der hat den Sessel verschissen. Dann war ein Patient, der hat etwas verpinkelt. Und es hat gestunken. Es war einfach grausam. Wie lange waren Sie da in diesem Zustand? Bitte? Wie lange waren Sie dort? Uff. Ich war da mindestens vom 24. Januar bis, ja, man kann sagen, zur Wochenweise, ja. Ich war da bis Februar, vom 24. Januar bis in den Februar rein, bis 8. Februar auf jeden Fall. Und dann war ich dann kam ich in die Psychiatrie, weil das geschah mit dem Pfleger. Es kam dazu, dass ich mit meiner Mitpatientin, weil ich das Fenster öffnen wollte, es war so warm im Zimmer, da bittete ich sie, ich darf doch das Fenster öffnen, auf Kipp stellen, wissen Sie. Es ist mir so warm und ich kriege fast keine Luft. Nein, das Fenster bleibt so gut. Es kam dazu, dass wir wach geblieben sind und der Pfleger drüber zukam. Und irgendwie war es einfach so, dass ich auf der Schwelle stand des Zimmers und da sagte der Pfleger, irgendwie hat er was gesagt, gehen Sie ins Zimmer oder Gott weiß ich, da hat er mich gestoßen. Ich habe ja durch einen Unfall das Kreuz, den Rücken, die Wirbel operiert und da hat er mich mit dem Operierten, das heißt, das ist schon länger her, dass das Kreuz operiert wurde, aber da hat er mich auf den Boden gestoßen, nein, er hat mich geohrfeigt, dass ich wirklich auf den Boden gefallen bin, richtig zurückgeschlagen bin und auf den Boden geschlagen bin. Und ja, da lag ich und da hat er mich aufgezogen, aufgezerrt und aufs Bett geschmissen. Und irgendwie war es, ich weiß nicht, ich bin auch aufgestanden und stand nachher wieder in der Türschwelle. Es war Verzweiflung, ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Es war so warm im Zimmer und ich habe nach Luft gerungen. Und da kommt er auf die Schwelle und sagt, gehen Sie rein ins Zimmer. Oder ich werde. Da würgt er mich. Er hat mich wirklich so gewürgt, Herr Pohlmann. Es war wirklich verzweifelnd. Ich habe gemeint, ich ersticke. Ich mache nichts dabei. Es ist wirklich so gewesen. Ich hatte Todesangst. Ich glaube, mir war wirklich schwablau. Ich glaube, ich war blau. So hat er mir die Luft abgedrückt. Und ja. Meinen Sie denn, dass Sie in 3 Wochen da raus können? Herr Pohlmann, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Weil, ja. Haben Sie den Brief an Frau Greta geschickt? Ja, denn praktisch die Vollmacht habe ich an Frau Kreta geschickt und auch noch Kopien von Stellungnahmen von mir und Beschluss vom Amtsgericht. Habe ich der Frau Kreta geschickt. Wann haben Sie das abgeschickt? Vorige Woche Freitag. Ah ja, Moment mal. Ja, wir haben heute Samstag. Vorige Woche, vor Pfingsten, Freitags, habe ich es in den Briefkasten getan. Und ja, es kam mittwochs. Ich habe Mittwoch mit ihr telefoniert. Ich sagte so und so, ich hätte den Brief abgeschickt. Ja, gut, okay. Sie war froh, dass ich anrief. Aber sie meinte, er wäre nicht im Briefkasten gewesen, aber sie wird nochmal gucken gehen. Und da war er drin und so, ja. Und sie hat sich bedankt, dass ich angerufen habe und so. Ich sagte, ich würde mich auch gerne arrangieren und für Leute einsetzen, die vielleicht in ähnlicher Lage sind, vielleicht, ja, wie Sie auch sagen, schlimmer. Und ich würde sie auch gerne bezahlen, wenn es in meinem Ermessen steht, für ihr einsetzen und so. Und ja, gut, aber sie meinte, sie würde dann bei mir einen Kaffee trinken und Kuchen essen, wenn das wirklich glücklich ausgehen würde. Ja, Herr Pohlmann, gut. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeregt gesprochen, aber wenn man das alles nachvollzieht, so in Gedanken nochmal rücklaufen lässt, was mir passiert ist, das ist einfach, wenn ich das so sehe, das ist kriminell. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ja, dann melde mich in ein paar Tagen noch einmal bei Ihnen, ja? Ja. In einer Woche vielleicht. In einer Woche vielleicht, ja gut, vielen Dank. Ja, bis dahin, auf Wiederhören. Ja, gut.